Manchmal braucht man eine Pause. Shut up. We'll be right back.

komplett leer. Nichts mehr zu verlieren, doch ich will noch so viel mehr.